Transparenz für die Ohren. Das wäre nett von dir. Ich danke dir, Vako, fürs Vorbereiten der Sitzung und die Sanne jetzt fürs Protokollieren. Und dem Stahlrabe danke ich auch. Dem habe ich gerade schon meinen Dank mitgeteilt, weil er die Zahlen eingesetzt hat. So, und Start. Moment. So, ich begrüße euch alle zur Landesvorstandssitzung des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen am 13.09.2018. Wir starten um 20.35 Uhr. Versammlungsleiter ist meine Wenigkeit. Protokollantin ist die Isan. Nochmal danke dafür. Okay, und aufnehmen tut Vako, beziehungsweise ich mache eine Sicherheitskopie. Anwesend sind Helda, Bernd und meine Wenigkeit. Abwesend sind Michelle, Daniel und Ralf. Die Beschlussfähigkeit des Vorstandes ist damit nicht gegeben. Ihr habt das, gut. Das Protokoll habt ihr zur Kenntnis genommen, aber wir können es nicht annehmen oder ablehnen. Wir kommen zu den Berichten der irgendwelche Fragen trotzdem? Nein, keine Fragen. Dann kommen wir zu den Berichten der Landesvorstände. Wir fangen an mit Helda. Ja, hallo, ich muss ja gleich alles noch eintragen, aber ich kann es ganz vergessen. Ich versuche das jetzt mal aus dem Kopf heraus mal hinzukriegen. so als Polgf war ich jetzt unterwegs in der Team-Polgf-Sitzung jetzt am Dienstag. Die in der Woche davor ist ausgefallen, beziehungsweise auch die in letzter Woche war sehr, sehr verhalten besucht hat, unter anderem mit dem Todesfall von Michael Wern zu tun, ja, aus Hessen, dessen Tod letzte Woche Dienstag bekannt wurde und diese Woche Dienstag die Beerdigung dazu war. Und da haben einige auch Teilnehmer der Team-VGF-Sitzung auch dort vor Ort auch teilgenommen, beziehungsweise auch Anteil genommen. Da ist auch wirklich ein schwerer Schock für, ich sag mal, tatsächlich alle von uns war. Doch dazu, die Team-PolGF-NRW-Sitzungen hatte ich letzte Woche und diese Woche Dienstag jeweils eine gemacht. Ich habe aber da keine Sitzung in dem Sinne abgehalten, da ich die meiste Zeit im Raum alleine war und hin und wieder noch mal nette Gespräche geführt habe zwischendurch mit einigen, Passanten, die dann mal da vorbeikamen und da auch mal ein bisschen was dazu gesagt habe. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade von nichts. Ich würde es aber dann gerne mit nachholen, wenn ich da jetzt mir es jetzt wieder einfällt. Ich danke dir für deinen Bericht und deine Arbeit. Ich habe noch was. Ich war in Bonn. Ich habe da einen Stammtisch besucht und habe mit den Bonnern dort gesprochen, unter anderem auch über deren Zukunftsgedanken und was die auch so in nächster Zeit vorhaben. Das war auch ein überfälliges Treffen, da ich die Bonner auf dem BPT im Sommer da kennengelernt habe und auch da schon versprochen habe, da mal bei denen mal vorbeizuschauen. Genauso haben die mir auch versprochen, auch mal bei mir in Recklinghausen vorbeizuschauen. Erstmal danke schon mal dafür. Bernd? Ja, Basti, vielen Dank. Das freut mich, dass ihr euch so gut versteht, Alter. Eigentlich war auch noch ein Besuch überfällig hier mal entweder in der Vorstandssitzung oder aber in der Sprechstunde, nämlich genau zu dem Thema, wie die sich so ihre Zukunft vorstellen oder auch vor allen Dingen ihren Kommunalwahlkampf. Das ist mir jetzt so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten. Aber da du das gerade sowieso gerade quasi das Thema Bonn ansprichst, müsste man da nochmal sich nochmal drum kümmern eigentlich, glaube ich. Das ist ich denke, das betrifft uns alle und das geht uns alle auch an und das interessiert uns auch alle, zumindest die, die in 2 Jahren nochmal antreten wollen oder müssen. Guck mal einer an. Wer sagt das, wenn man vom Teufel spricht? Oder vielmehr, wenn man vom 1V spricht? Aber lass mich kurz das Kurze, was ich gemacht habe, hier verkünden. Und zwar war da die Sprechstunde der letzten Woche, die in der Tat einen Ausnahmecharakter hat. Wir waren in der Spitze um die 60 Leute, ich glaube 61 oder 62 Leute, also mehr als heute Abend hier komplett insgesamt auf dem ganzen Server sind. Übrigens ein Phänomen, was wir eigentlich auch mal besprechen sollten, nämlich die Mumble-Aktivitäten hier so in insgesamt. Allerdings ist das sicherlich auch dem Thema geschuldet und natürlich auch dem der Vorgängerveranstaltung der BUFO-Sitzung. Leute, die dabei waren, wissen, wovon ich rede. Ich wollte das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Nächste Woche geht's weiter wieder mit, ich sag mal, hoffentlich mehr oder weniger normalen Programm. Ansonsten allerlei Admin-Gedöns, was Schatzmeisterei angeht, was LGS angeht, was LPT angeht. Halt so, ich sag mal, das normale Aufkommen. Danke sehr. Achso, und bei der Gelegenheit, ich habe unten die VKV-Stände reinkopiert, muss die gerade noch ein bisschen aufhübschen, wie ihr seht, aber dann sind die aktuellen VKV-Stände dann auch da und wenn ihr eure Berichte fertig habt, dürfte dann auch die Tabelle soweit fertig sein. Danke sehr. Ich danke dir und wir kommen zu Michel. Da Michel in Arbeit ertrunken ist, hat er nichts so viel gemacht. Die ganze Geschichte um den BUFO und die Diskussionen in den 1V-Runden waren das, was mich am meisten beschäftigt hat und was mich eigentlich bis jetzt noch beschäftigt. Physisch habe ich es nicht geschafft, von der Arbeit weg irgendwo hinzukommen. Okay, ich danke dir für diesen Bericht. Ich habe weitergemacht an meinem Neumitgliederanschreiben, schreibe jetzt nicht mehr personalisiert an, da komme ich nicht mit weiter, weil es doch ganz schön viele sind. Gedanken gemacht über das Projekt Tagespolitik. Ich hatte das am Tag der politischen Arbeit reingeschmissen, in Kärnten. Ich muss das aber nochmal überdenken, das mit diesem aus der Bildzeitung vorlesen funktioniert nicht so, weil da doch zu viel Klatsch auf Seite 1 ist. Aber ich bin dran und hoffe, zum Landesparteitag was vorstellen zu können. Dann habe ich gemacht Mitgliederbetreuung, Leuten Sachen schreiben, die was wissen wollten und war in der Landesvorstandssprechstunde. Gibt es irgendwelche Fragen zu unseren Berichten? Dem ist nicht so. Dann verweise ich auf den nächsten Punkt, das sind die Berichte Statistik. Danke an Stahlrabe nochmal und darunter danke dann an Bernd für die VKV-Stände. Okay, wir kommen zu, gibt es irgendwelche Fragen dazu? Machst du das mit dem Protokoll dann jetzt noch? Ah, wir können das so, danke, Isan. Ihr habt das Protokoll vom letzten Mal gelesen, gehe ich jetzt mal stark von aus. Gibt es irgendwelche Einwände? Dann gehe ich davon aus, dass das Protokoll einstimmig angenommen ist. Danke dafür. So, wir kommen zu den Terminen. Vom 24.11. bis zum 25.11.2018 ist die vierte Programmkonferenz Marina in Kassel. Das waren die Termine. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Marco? Ich wollte gerade noch den LPT-Termin da eintragen. Jo, stimmt. 13. bis 14. Oktober, richtig? Ist richtig, ich höre keinen Einspruch. Ein Moment. Okay, vom 13. bis zum 14. Oktober ist voraussichtlich unser Landesparteitag in Düsseldorf. Ja, ich wollte nur den Hinweis noch dazugeben. Also mit voraussichtlich ist jetzt gemeint, dass wir tatsächlich innerhalb der nächsten 24 Stunden da jetzt auch das jetzt wirklich in trockenen Tüchern legen können und dann auch wird auch sofort eingeladen. Für den 13. und 14.10. gebe ich auch noch direkt den Hinweis auch schon mal hier, da ja die ganze Zeit Anträge gestellt werden konnten für den LPT, schließt dann aber auch leider morgen dann die Frist, oder beziehungsweise bis morgen ist dann die Frist für die Einreichung von Programmen oder von ich weiß nicht, welche Art von Anträgen, zumindest also für bestimmte Anträge für diesen LPT. Das heißt, es wird also sehr, sehr knapp werden. Wenn also jemand noch was machen möchte, muss derjenige sich heute dran setzen. Ich hätte meine Frage dazu. Ja, gerne. Und zwar, ich war ja jetzt auf der Beerdigung vom MIP und habe mich mit einigen Leuten unterhalten und da sagte jemand, wir könnten für den BPT den Termin erst festmachen im November, wenn der 11. Landesvorstand NRW seinen mit Vertrag unterschrieben festgemacht hat. Ist das so? Björn hat eine Wortmeldung dazu direkt. Nee, dazu eigentlich nicht, aber ich kann trotzdem was dazu sagen. Nee, das ist nicht so. Das war wohl andersrum so kolportiert, ist wohl aber auch andersrum nicht so. So wie ich das verstanden habe, sind die jetzt völlig unabhängig. Der BPT-Termin ist wohl bestätigt und ist wohl auch im Umlauf des BUFO. Und vorab bestätigt ist auch der LPT-Termin. Also alles Entwarnung, alles wieder auf normal und alles läuft den Gang der Dinge. Danke. Achso, und Ja, sag. Ja, nee, ich wollte nur sagen, danke dir. Dann kann man ja endlich für beide auch Zimmer buchen. Und das war immer so ein Hin und Her. Und dann kam noch diese Auskunft dazu, dass das alles unsicher ist. Und jetzt bin ich einigermaßen beruhigt. Ja, warte bitte trotzdem, bis die Einladungen raus sind. Wenn Vako einverstanden ist, können wir das auch vorher nochmal twittern, bevor abends die Einladungen dann rausgehen. Gerade was Zimmer angeht, da zählt ja manchmal jede Minute. Wir wollen das diesmal halt so festmachen, dass das da nicht wieder zu unvorhergesehenen Absagen kommen müssen. Aber bei der Gelegenheit erstmal den herzlichen Dank an Pirat 111, der sich da unheimlich einsetzt und unheimlich eingesetzt hat, seine Stadtverwaltung da nervt, dass die Sachen passieren können und auch dahinter ist und sich dahinter klemmt, dass dann auch Verträge kommen und Zusagen kommen und weiß der Teufel was. Also der hat gute Arbeit gemacht und ich denke mal, dass sowohl den LPT als auch den BPT in diesem Jahr verdanken wir dem Frank Renner, Pirat 111. Danke erstmal hier auch im Namen des LAFO. Ja, danke Frank. Dem schließe ich mich an. Bernd, hast du jetzt noch eine andere Wortmeldung? Nein, ich wollte explizit auch Frank für seinen Einsatz danken. Okay, dann Vako. Ja, es steht noch eine Frage im Raum, wer den Vertrag unterschreibt und wie wir das organisieren. Da gab es ja mal irgendwie auch eine Änderung in der Geschäftsordnung. Wo soll der Vertrag hin, wenn wir den dann haben? Weiß einer, wo der Vertrag hin soll? Wie meinst du die Änderung in der Geschäftsordnung? Entschuldige meine Unwissenheit. Ich habe das auch nur noch dunkel in Erinnerung, dass wir da mal die Geschäftsordnung geändert haben, dass nicht mehr der Gesamtvorstand unterschreiben muss, sondern Pünktchen. Muss das der 1V machen? Dann würde ich empfehlen, das zu Marschen, zu Michelle zu schicken, oder? Bernd, Wortmeldung? Also ich habe jetzt die Satzung, die Geschäftsordnung nicht vorliegen. Ich meine, wir haben Vier-Augen-Prinzip dabei, entweder 1V plus Vorstand oder Schatzi plus Vorstand. Und die Roni sagt, Schatzi plus zwei weitere. Und 1V plus zwei weitere. Ah, okay, dann haben wir sechs Augen statt vier Augen. Also drei Vorstände müssen unterschreiben. Üblicherweise gehen alle Unterlagen, sagen wir, aus Rechtssicherheitsgründen in die LGS. Ich würde davon auch nicht abweichen wollen. Dann muss das aus der LGS weiterverteilt werden. Ja. Also es sei denn, du kriegst den sowieso schon vorab, Vako. Nee, der Frank möchte sich ja darum kümmern. Er weiß auch noch nicht so schnell, wie schnell er den jetzt bekommt. Ja, dann müssen wir schicken. Dann müssen wir drei Leute schicken und dann sollte das auch der Martin koordinieren. Ja, das denke ich, wird ja machbar sein. Okay, Eiself. Das heißt, Martin hat eure Adressen? Wir werden die auf jeden Fall jetzt nachreichen und werden das prüfen, ja. Ja gut, also wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, werde ich morgen im Laufe des Mittags den Vertrag kriegen und mit Martin treffe ich mich am Samstag um 14 Uhr und könnte ihm dann auch direkt den Vertrag zukommen lassen oder ihr gebt mir eine erste Adresse, sodass ich den Vertrag im Original oder die Originalversion an den ersten Landesvorstand schicken könnte. Michel? Vertretungsberechtigt. Gegenüber Dritten ist der erste Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder oder der Schatzmeister und zwei weitere Mitglieder. Wir können uns also aussuchen, wen wir da und wie wir da vorgehen wollen. Ich kann gerne sowas entgegennehmen und kann eine Runde auf dem Weg zur Arbeit bei mir? Ja. Direkt genauso bin ich am nächsten dran. Entschuldigung, Roni. Ich habe nicht gelesen, was du geschrieben hast. Ich hatte jetzt nur gehört, was der Basti gesagt hatte und da kam der 1V nicht vor, ist egal. Ich könnte beim Elder vorbeifahren, da bin ich quasi auf dem Weg von und zur Arbeit und dann wäre halt die Frage, wer ist der Dritte, der das unterschreiben soll, möchte, kann. Da wir ja sehr verteilt sind dieses Jahr im Vorstand und ansonsten hier niemand mehr so richtig in der Nähe wohnt, würde ich aber auch entsprechend den Vertrag irgendwo zur Landesgeschäftsstelle oder ähnliches bringen. Je nachdem auch, wann der Vertrag fix ist, denn dadurch, dass man sich ja auf die Einladungen im Landesverband verlassen soll, zum Beispiel zu Landesparteitagen, habe ich ein Hotelzimmer in Rösrath übers nächste Wochenende und werde mir das schöne Rösrath angucken, da mir 100% Stornogebühren einfach nicht so wirklich in den Sinn kommen. Das heißt, ich bin in der Nähe von Köln am Wochenende. Sollte es wirklich dazu kommen, dass morgen früh der Vertrag vorliegt, könnte ich den entsprechend auch in Düsseldorf abholen auf dem Weg und dann mitnehmen, zum Beispiel in Richtung unseres Schatzmeisters. Ja, das ist immer ein Vorschlag. Ich komme rüber nach Köln, dann gehen wir mal ein Köln-Bier trinken. Was hältst du davon? Muss ich gucken, wie meine Detailplanung in Rösrath aussieht, aber ja. Ja, oder meinetwegen auch noch einen Schritt weiter in Rösrath ran. Das sollte ja alles machbar sein. Das ist doch mal eine, das wäre doch mal eine Gelegenheit. Teambuilding quasi. Okay. Sprechenraum, ISF, deine Frage ist damit beantwortet gewesen, richtig? Ja, dann gebe ich dem Michel eine Mitteilung, ob ich morgen den Vertrag habe und dann können wir das ja intern abklären, wenn er sowieso auf dem Weg von seiner Heimatort Richtung Rösrath ist. Okay, ich danke dir. Bestenfalls, genau, LOL in Köln ein Bier trinken, okay. Bestenfalls? Wenn wir das machen, können natürlich auch gerne auch andere dazukommen, wenn wir so außer der Reihe Teambuilding, also quasi Vorabend des ausgefallenen LPTs, wer Zeit und Lust hat. Ich glaube, die Anspielung war darauf, dass in Köln Kölsch getrunken wird. Ich habe nur im Chat gelesen, egal. Im besten Fall. Das nennt der Superconductor aber Kölsch, weil der kommt aus Kölschland. Bier, Entschuldigung. Also wer nach Rösrath kommt, da ich Rösrather bin, biete ich selbstverständlich ein Scouting an, Essen, Trinken, whatever. Ich freue mich, wenn der Michel in Rösrath ist. Wie gesagt, gerne, wenn du Lust und Zeit hast, begleite ich dich, bring dich in interessante Ecken. What you want. Das klingt doch alles gut. Okay. Gut, sonst noch irgendwelche Punkte? Dem ist nicht so. Dann kommen wir zum Workflow seit der letzten Sitzung und Helder darf mit seinem zweiwöchentlichen Kommentar zu den Listen vorpreschen. Ja, der fällt auch aus wie so fast jedes Mal. Also ich habe jetzt tatsächlich keine Erinnerungen, für die mir jetzt bekannt sind. Wenn da jemand was hat, möge vielleicht jetzt sprechen und oder eben das direkt selber eintragen. Okay, dem scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir zu Anträge an den Landesvorstand. Da haben wir den Finanzantrag in Version 3. Da geht es um das Piratenbüro in Siegen. Den haben wir schon diskutiert, aber der Antragsteller wäre heute da. Wenn es noch Fragen an den Antragsteller geben sollte, würde ich ihn bitten, hochzukommen in den Sprechenraum. Gibt's Fragen? Ja, bitte. Schatzmeister hat eine Frage. Ja, ganz genau. Ich muss ja auch erstmal wieder aus dem Pad zurückkehren. So, also, da wurde irgendwie kolportiert, es wäre gespendet worden. Also bei uns auf dem Düsseldorfer Konto ist da nichts eingegangen bis dato. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht passiert ist. Da muss man mal nachprüfen, wohin das gespendet wurde. Das zweite wäre, um da jetzt erstmal weiter vorwärts zu kommen, benötigen wir dann auch mal einen Vertragsentwurf. Kann ich theoretisch auch machen. Die Frage ist, inwieweit will die Piratenpartei diesbezüglich auch mitarbeiten, weil rein theoretisch überlasse ich dem Vorstand praktisch die Gestaltung zu übernehmen oder biete es zumindest hiermit an. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, hatte man da so ein paar Bedenken in Richtung Sicherheit und dass man sich da unter Umständen langfristig Finanzprobleme ans Bein bindet und denen kann man ja abhelfen, indem man das entsprechend in den Verträgen definiert. Ist das ein Vorschlag oder soll Peter den... Oh, Wortmeldung Bernd, okay. Ja, also ich habe kein Problem, dass man einen Vertrag gemeinsam abstimmt. Das ist auch völlig in Ordnung. Finde ich auch gut, ist eine gute Lösung. Allerdings haben wir natürlich überhaupt keinerlei Details über das Mietobjekt, also sprich Größe, Lage, Beschaffenheit etc. und so weiter. Also ich würde es vielleicht mal so vorschlagen, dass du zumindest mal ein Grundgerüst entwirfst, wo zumindest schon mal diese ganzen Details drin sind und dies ja halt auch nicht geht, so um über die Umstände nachher, sprich Kündigungsfrist etc. und so weiter, da müssen wir uns dann halt eben dann auch nochmal auseinandersetzen. Das geht so von meiner Seite aus in Ordnung. Entschuldigung, da gibt es ja so Standard-Mietverträge, auch Standard-Mietverträge für gewerbliche Mietgegenstände etc. Das sollte, also wenn man so mit so einem Ding mal losmacht und dann halt das dann anpasst, dann denke ich mal, kommt man da einigermaßen vernünftig rum. Ich habe hier so ein Ding von der IHK, Das kann man mal als Grundgerüst nehmen, zumal dort auch so ein paar rechtliche Sachen noch drumherum erläutert sind. Das kann ich dir mal zuschicken und dann kann man sich da so weiter drüber kurz schließen. Im Übrigen würde ich auch noch sagen, für den Fall, dass es Interesse ist, mache ich auch mal einen Grundriss und schicke mal so einen Bauplan, Lageplan von dem Objekt zu mit dem Drumherum, was so an Infrastruktur drumherum gestellt ist. Ja, das wäre hilfreich und was dann vielleicht auch noch super hilfreich wäre, ein, zwei, vielleicht drei Fotos mit dem Handy kurz machen über, ja, dass man mal so einen bildlichen Eindruck kriegt. Muss ich wirklich vorher aufräumen? Ah, siehste, geht schon los. Also eine unaufgeräumte Geschäftsstelle haben wir schon in Düsseldorf. Ja, die ist ja dann jetzt in Siegen, ne? Die würde ich mir dann gerne mal im Vergleich angucken. Vielleicht ist das kein Problem. By the way, wenn ich das kurz sagen darf, Basti, ich hatte das heute schon auf Twitter gelesen. Also es gibt, glaube ich, irgendwie Mitte November einen Bundesparteitag in Düsseldorf. Ich gehe mal davon aus, dass auch der eine oder andere vielleicht mal dann in der wunderschönen Geschäftsstelle, Landesgeschäftsstelle des LVNRW vorbeikommen möchte in Rath. Es werden noch ein, zwei, drei helfende Hände gesucht, die dann die Landesgeschäftsstelle mal nochmal mit auf Hochglanz bringen könnten. Zu dieser Gelegenheit, bitte. Okay, ich würde vorschlagen, das mit bei den Terminen aufzunehmen, oder? Okay, wir schreiben es gleich rein. Okay, Balli, zu dem Antrag? Ja, ich hätte da nochmal eine ganz kurze Frage. Ich weiß ja nicht, wie toll der VKV Siegen ist, aber wenn ich mir 12 mal 825 Euro Mietzins nehme, oder wollt ihr das gleich schon Ende 18 wieder schließen? Dann sind das so grob 10.000 Euro. Die haben wir noch nicht mal als Budgets für zwei LPTs. Und dafür ein Büro in Siegen? Also das zweifle ich jetzt mal wirklich an. Zuerst will ich sagen, es geht ja egal, Bernd. Ja, Balli, gut, dass du das nochmal ansprichst. Also, wenn wir eine zweckgebundene Spende haben, dann würde grundsätzlich auch erstmal nichts dagegen sprechen. Ich sage das mal hier mit aller Vorsicht. Allerdings hast du völlig recht. Ein Mietvertrag wäre dann oder würde ich dann maximal unterstützen, eben immer für die Zeit, für den Zeitraum, wie, ich sag mal, wie Deckung über zweckgebundene Spenden vorliegen würde. So, ich werde auf gar keinen Fall, das sage ich auch, das habe ich auch immer gesagt, eine Geschäftsstelle in Siegen mit drei oder vier Aktiven unterstützen, wo wir uns möglicherweise eben über einen Zeitraum hinweg binden müssten. Da sehe ich in der Tat auch, dass, sagen wir mal so, liquide Mittel möglicherweise einer weitaus besseren Verwendung zugeführt werden könnten. So, tatsächlich hättest du dann die Situation, wenn es eine Spendenzusage oder eine Spende, eine zweckgebundene Spende in dieser Höhe gäbe, dass wir einen Mietvertrag über 2 Monate machen könnten. Ja, so ist das. So, und wenn während dieser 2 Monate halt eben weitere zweckgebundene Spenden eingehen, eben auch wiederum für diesen Zweck, dann würde sich, so absurd sich das anhört, ja, würde sich dann quasi die Mietdauer dann eben sukzessive Monat um Monat oder je nachdem in welcher Höhe Spenden eingehen würden, verlängern. Gleichwohl, Siegen hat im Augenblick natürlich noch ein Budget, aber ich würde eben nicht unterstützen, das Budget halt für eine Geschäftsstelle in Siegen aufzuwenden. Und ich möchte auch darauf hinweisen, wir hatten eigentlich auch nicht vor, dieses Budget für diesen Zweck anzufassen. Michelle? Ich werfe nochmal das Wort Aufwandsverzichtsspende in den Raum. Das kann ich noch 100-mal machen, aber irgendwie scheint das keinen zu interessieren. Trotzdem möchte ich es gesagt haben. Ich nehme das mal als Vorschlag entsprechend auf, habe aber im Moment keine Ahnung, wo ich das in meinen bisherigen Wissensschatz einsortieren kann. Soll ich das nochmal erklären? Ja, magst du das erklären? Da das Ganze ja dann. Ich würde das nicht an dieser Stelle machen wollen, sondern mit den entsprechenden beteiligten Personen gegebenenfalls in einer entsprechenden kleinen Runde machen wollen im Mammel. Ja, vielleicht können andere davon auch noch was lernen. Ja, gut, dann mach. Wie sie dieser Partei Spenden zukommen lassen können, wenn sie so eine Konstellation oder ähnlich haben. Da das Objekt einen bestimmten Mietzins, einen ortsüblichen Mietzins vorweisen kann, den kann man sich ja in entsprechenden Tabellen bei der Gemeinde abholen, kann für dieses Objekt von der Piratenpartei eine Miete gefordert werden, wenn es angemietet würde. Man kann aber auch auf diese Miete einfach verzichten und das Ganze dann bei seinem Steuerberater hinterher als Parteispende, als sogenannte Aufwandsverzichtsspende, auf die Auszahlung verzichten und dementsprechend, also auf die Auszahlung dieser Miete verzichten und dementsprechend das Ganze als Spende bei der Steuer angeben. Und da einer der Hauptgründe, wenn ich das richtig verstanden habe, hier ja die Ausnutzung der entsprechenden steuerlichen Regelungen war, könnte man genau so vorgehen. Man hat ein Objekt, man legt eine Miete fest, die ortsüblich ist. Man unterschreibt den entsprechenden Nutzungsvertrag und verzichtet auf die Miete und spendet diese als Aufwandsverzicht an die Partei. Und man hat genauso eine Parteispende gemacht, wie wenn man das Geld erst auf ein Konto zahlt, es dann von der Partei wieder zurück ausgezahlt bekommt und so weiter und so weiter. Das Prozedere ist mir klar. Ich wusste nicht, dass es sich darum handelt. Geht mir nicht um dich, Balli. Ich wusste nicht, dass es sich darum handelt. Deswegen habe ich nachgefragt. Entschuldigung. Okay. Weil ich nicht so ganz diese Sache kenne. Ich kenne das zwar in etwa so im Zusammenhang mit Sachspenden an gemeinnützige Vereine. Sieht das aber dann so aus, dass ich diese Sachspende, die ich in Anführungszeichen mal so nenne, dann auch entsprechend als Einnahme beim Finanzamt deklariere? Oder gilt dafür wieder eine ganz andere Geschichte? Da ich kein Steuerberater bin, kann ich dir jetzt keine hundertprozentige Aussage dazu geben, ob eine Sachspende in dem Fall anders gehandhabt würde als eine Aufwandsverzichtsspende. Hier geht es ja darum, dass dir Geld von der Partei zusteht und du auf dieses Geld verzichtest. Ähnlich funktioniert das ja auch bei anderen Kosten, die du entsprechend, wo du entsprechend Geld bekommen könntest, Beispiel Reisekosten. Deswegen auch meine und auf die du dann verzichtest. Das weiß ich, aber weißt du, wer dir das sagen könnte? Dein Steuerberater, der könnte dir sowas sagen. So, jetzt erst Bernd. Ja, vielen Dank. Also, ist schon noch ein kleiner Unterschied bei einer Aufwandsverzichtsspende in dem Zusammenhang. Das sieht so aus, dass der Aufwand erst entsteht, ja, oder entstehen muss in dem Fall, weil wir auch keinen Mietvertrag machen können mit einer Spendenzusage. Also der Aufwand entsteht, danach wird verzichtet. Dann habe ich das gleiche Problem, wie wenn ich miete und hoffe, dass dann zurückgespendet wird. So, dass nichts anderes bedeutet das. Aufwandsverzicht oder Bar, Rückspende kommt aufs Gleiche raus. Es kann mir passieren, dass wenn du, sagen wir mal so, wenn das Schlimmste zum Schlimmen kommt, wie man so schön sagt, ja, dass dann der VKV Siegen zerstreitet sich und so weiter. Das wäre auch nicht das erste Mal in solchen VKVs, dass sowas vorkommt oder vielmehr unter Piraten. Dann habe ich nach wie vor aber die Miete, die entsteht, und muss darauf hoffen, dass dann quasi immer noch verzichtet wird. So, also ich gehe immer in Vorlage mit einem Aufwand, der entsteht. Michelle, ich denke direkt dazu. Ja, direkt dazu. Das könnte man aber darüber lösen, dass man eine Monatsmiete als Budget festlegt, das sich entsprechend wieder auffüllt. Und wenn es tatsächlich zu einem solchen Streit kommt, wenn man den Mietvertrag hat mit einer monatlichen Kündigungsfrist, kündigt man und hat maximal den Verlust von einer Monatsmiete. Das heißt, sobald ich sehe, die Aufwandsverzichtsspende kommt nicht zurück, gehe ich einfach hin und kündige den Vertrag und schon habe ich das Problem nicht mehr in der Form. Bestenfalls. Schalömchen, ich oute mich unglaublich ungern. Aber ich war 6 Jahre lang Abteilungsleiter in der Hausverwaltung. Keine Ahnung, wie viele Mietverträge ich geschrieben habe. Mein erster Job bei den Piraten war übrigens, den Mietvertrag zu schreiben für das erste Büro in München. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann euch nur anbieten, wenn ihr, also steuerlich bin ich da äußerst beschränkt und auch parteipolitisch. Aber den Vertrag kann ich gerne prüfen und euch auch da eine Meinung zu schreiben, wenn ihr das möchtet. Danke dafür. Ich glaube, Michelle, deine Wortmeldung, ist sie noch aktuell, oder? Nein, die habe ich gerade gehabt. Danke. Und bitte. Okay, wegen dem sollen wir den Antrag jetzt schieben, weil die Spende nicht eingegangen ist und das Prozedere noch geklärt werden muss? Also ich kann auf jeden Fall schon mal dem Schatzmeister die Quittung, die von der Bank kommt, entsprechend weiterleiten. um das zu belegen. Vielleicht kann er daraus was lesen. Keine Ahnung, was da eventuell schiefgegangen ist oder ob es an die falsche Kasse gegangen ist. 1658 sind auf jeden Fall überwiesen worden. Und zum Prozedere kann man ja sehr schlicht sagen, dass wir immer entsprechend das in Vorkasse hier von uns aus überweisen können, sodass also gar nicht erst ein Leerlauf entsteht. Ja, ich sag's nochmal, also ich brauche eigentlich nur die Kontonummer, dann muss man gucken, auf welches Konto das gelaufen ist oder ob die Bank einfach zu langsam ist. Wenn ihr zweckgebunden gespendet habt dafür, dann steht dem nichts im Wege unter den vorhin besprochenen Maßgaben, das heißt entsprechende Kündigungsfristen, entsprechende, ich sag mal, Überwachungsfristen, was eben genau diese Spendenaktivität angeht. Egal ob jetzt Aufwandsverzicht oder ich sag mal, tatsächliche Spende in der Höhe. Wenn das gewährleistet ist, ja, dann ist das so. Dann können wir das so machen. Ich spaß mir jetzt. Okay, das heißt, du würdest empfehlen, den Antrag jetzt abzustimmen. Warte mal kurz. Einfach unter dem Vorbehalt der entsprechenden Erfüllung gewisser Dinge, die wir hier besprochen haben, Ihnen zustimmen, würde ich sagen. Ja, exakt das. Okay, dann stimmen wir den Antrag jetzt ab. Ihr habt den Antrag gelesen, ihr habt den Antrag verstanden. Ich gehe durch. Ich bin für Ja. Helder? Schau mal gerade, aber ich glaube, also unter den Bedingungen mit einem dann Ja. Michel? Jo. Bernd? Ja, unter den Vorbehalten, ja. Peter, dein Antrag ist einstimmig angenommen. Ich freue mich auf die Eröffnungsfeier in Wien. Nochmal ein zusätzliches Budget beantragen für den Kaviar, oder wie sehe ich das? Bitte, jetzt seid ihr schön selber. Hatten wir gerade Vorbehalt gesagt, oder was? Bewirtung lässt sich so schlecht steuerlich absetzen. Okay, Kaffee ist ja immer da. Ich bedanke mich für das Zuhören und ja, bin jetzt weiter bei den Zuhörern. Okay, ich danke dir. Wir kommen zum nächsten Finanzantrag. 298084, Werbemittelbudget, 3. Oktober für den VKV Recklinghausen. Helda, magst du? Du bist Antragsteller ist Yoshi Bär, dann darf Yoshi Bär auch vorstellen. Auf jeden Fall darf der Yoshi Bär das. Ja, grüßt euch erstmal. Ja, der 3. Oktober steht wieder vor der Tür. Unsere zwei Großevents hier im Kreis. Wir haben jetzt vor kurzem eine Inventur gemacht. Hat der Larve auch das entsprechende Ticket, glaube ich, sogar da mitbekommen oder mit dem, den ich davor hatte. Nee. Es geht darum, es gibt Sachen nicht im P-Shop, die müssen wir wie immer fremd einkaufen. Also das mache ich immer und stelle euch das hinter an Rechnung. Da fallen wir ein Budget aus. Paldovat, und das haben wir dann hier auch so reingeschrieben. Ne? Es wird immer, ja, wer schon mal 3. Oktober bei uns war, weiß, danach hast du auf jeden Fall mehr Spaß, Infostände zu machen. Es ist ein Großevent mit einer Dauerbespaßung für Kinder und für alles. Und da mal auch nochmal auf unsere Popcorn-Maschine zu kommen. Die liegt auch noch irgendwo bei Schatzi rum. Ich hatte das Ticket mal erweitert, weil ich hatte mir mit Brutto und Netto ein bisschen rumgestritten und einen zu kleinen Betrag angesetzt, aber die Rechnung liegt schon bei euch. Ja, und zum dritten Mal, das dritte, was da noch einläuft, ist die P-Shop-Bestellung. Aber ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil ich mich darüber noch unterhalten möchte. Okay, ihr habt den Antrag gelesen. Es geht um Popcornöl, Butterschmalz, Vogelfutter, Seifen, Blasenflüssigkeit und Zucker. Gibt es Diskussionsbedarf? Dem scheint nicht so zu sein. Doch. So, ich hätte was. Moment, warte mal. Nee, jetzt will das nicht ausgehen. Ich habe da was. Ich wollte noch was dazu sagen. Das hat ja Yoshi mir jetzt mit einfließen lassen und mit drin. Also die Popcornmaschine liegt nicht beim Schatzi rum, sondern das Ticket für die Erhöhung des Finanzantrages, die soll wohl irgendwo bei einem in der Schatzi-Kühe liegen. Weil das schon mal beschlossene Finanzbudget für den Kauf der Popcornmaschine musste leider erhöht werden, weil der arme Yoshi leider vergessen hat, dass auch Steuern bezahlt werden müssen. Deswegen muss man den ein bisschen erhöhen, weil es dann halt doch das Budget dann leider doch gesprengt hat. Ein zweites Ding ist auch noch, zusammen mit diesem Antrag ist noch ein weiterer Antrag reingekommen, zwar mit einer Bestellung bei dem Zentraleinkauf des P-Shops. Der liegt im Moment noch bei uns intern im Umlauf. Dafür würde ich auch nochmal werben, dass der noch mit rumgeht, damit halt da auch bestellt werden kann. Vor allen Dingen, weil der 3. Oktober nicht mehr ganz so weit weg ist und wir jetzt die Lieferzeiten des Pre-Shops jetzt nicht mehr so ganz kennen. Und das muss ich irgendwie gucken, wie ich das hier wieder auskriege. Helder, heißt das jetzt, du willst diese 150 Euro erstmal aufstocken? Nein, es sind zwei Anträge. Einmal die P-Shop-Bestellung. Da sollten wir uns über die Form nochmal näher unterhalten. Ich habe sie jetzt einfach als Auftrag formuliert. Da muss man einfach schauen, wie ich das demnächst machen soll, was ihr da drin haben wollt. Und als zweite, also diese P-Shop-Bestellung ist übrigens die 29.8208. Die liegt bei euch im Umlauf in der Hoffnung, dass ihr die dann halt ausführt und uns das in Rechnung stellt auf unserem VKV-Konto. Aber jetzt geht es ja erstmal nur um die 150 Euro, die wir hier beantragt haben und die Erinnerung an die Popcorn-Maschine, dass die dann irgendwann bezahlt wird. Also die Rechnung müsste eigentlich in der Geschäftsstelle schon einen Monat liegen. Ich vermute, das hängt irgendwo, ist auch ein bisschen Stress überall. Aber ich wollte nur dran erinnern. Okay, ich halte fest. Popcorn-Maschine, gibt's ein Ticket, ist eingereicht. Da diese 150 Euro sollen bestehen bleiben. Und den anderen Antrag mit diesen Aufklebern und Flyern, der liegt im Umlauf. Ja, der beinhaltet quasi auch einen Finanzantrag in der Höhe der Bestellung eben sozusagen. Genau, sie ist nicht so formuliert worden von mir, weil ich einfach nicht wusste, wie ihr das haben wolltet. Weil vorher habe ich dann halt immer gesagt, ich will ein Budget da und da. Ich weiß nicht, was für Preise ihr kriegt. Deswegen habe ich das einfach so, bitte bestellt das und stellt uns das in Rechnung. So habe ich der Ticket geschrieben. Und wie gesagt, ich wäre für mich und für euch hilfreich, irgendeine Formsache mal rauszugeben. Das möchte ich so haben und dann mache ich das demnächst. Okay. Bam. Ja, bitte. Ja, wir haben schon wieder das Problem mit dem P-Shop. Ich biete mich an, dass ich mal mit dem Gordon entsprechendes Gespräch führe innerhalb der nächsten Woche, wie wir das lösen können. Das ist ja immer noch keine Lösung. Also seit letzter Woche hat sich daran ja nichts geändert. Dass jetzt der Landesvorstand für die VKV jedes Mal eine Bestellung auslösen muss. Besser wären natürlich andere Lösungen. Ich weiß, dass das für die konkreten Fälle so keine Lösung darstellt. Gerade in dem Bereich und jetzt für den 3. Oktober muss natürlich entsprechend auch jetzt schon was passieren. Und trotzdem für die Zukunft sollten wir da eine andere Lösung finden. Ich biete mich an, dass ich da entsprechend das Gespräch mal führe, weil das muss ja anders lösbar sein. Also so geht's nicht. Okay, ich danke dir dafür, aber dieser Antrag liegt ja auch im Umlauf und ich würde jetzt erst diesen mit dem Popcornöl, Butterschmalz, Vogelfutter, Seifenblasenzucker abstimmen. So machen wir das jetzt nämlich. Ja, bitte. Okay, wer ist dafür? Ich bin dafür. Helder? Dafür. Michel? Jawohl. Bernd? Ja. Okay, ihr habt eure Ration aufgefüllt. Glückwunsch. Den anderen Antrag, Helder, den machen wir dann im Umlauf. Ja, bitte. Okay, dann ist der nächste Antrag, okay, Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Ich sehe einen Mitgliedsantrag, der angenommen wurde. Ich sehe, das war die 287475. Dann sehe ich 298140, Landesparteitag 18.1 von VACO. Einen Moment. Ja, bitte. Können wir zu dem Mitgliedsantrag bitte eben was sagen? Weil der ja doch ungewöhnlich ist. Ja, willst du was sagen? Ja, es geht nicht um ein Mitglied in einem VKV, sondern in einem KV. Das ist die Besonderheit. Erklärst du's? Ja, kann ich gerne machen. Der KV Bochum hat ein neues Mitglied, das wir jetzt aufgenommen haben, weil der KV es nicht geschafft hat, innerhalb der gesetzten Frist, ich habe sie gerade nicht im Kopf, es tut mir leid, ich meine 6 Wochen, steinigt mich, ich gucke sofort nach. 8 Wochen war es, danke, innerhalb der 8-Wochen-Frist eine Entscheidung zu treffen. Und da die Satzung sagt, wenn das nicht passiert bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds, ist der Landesvorstand zuständig, haben wir das jetzt gemacht. Nur, falls sich jemand fragt, warum der LAVO ein Mitglied in einem Kreisverband aufnimmt, der ja eigentlich autark sein sollte. Okay, danke für den Kommentar. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Dem ist nicht so, dann kommen wir zum Verweis auf das nächste Ticket 298140. Da ging es um den Landesparteitag 18.1. Antragstellerin war die VACO. Ah, genau. Nee. Muss ich den jetzt irgendwo vorlesen? Nee. Wir haben den Antrag auf jeden Fall angenommen. Ah genau, es ging um die Ausführung des Landesparteitags und das Ergebnis war, dass wir am 13. und 14.10. in der Heinrich-Heine-Gesamtschule einen Landesparteitag veranstalten. So. Irgendwelche Fragen dazu oder Anmerkungen? Dem ist nicht so. Dann kommen wir zum Punkt Sonstiges. Ich möchte die Anmerkung machen, dass ihr eure Infostände bitte im Wiki eintragt. Okay, gibt's irgendwas zum Punkt Sonstiges? Vako? Zu dieser Anmerkung noch gerade ganz kurz. Ich habe da nochmal den anderen Wiki-Link rausgesucht. Also es gibt ja nicht nur den Infostandkalender, sondern auch den für Veranstaltungen. Und habe dann da auch nochmal reingeschrieben, dass es zum einen natürlich um den Versicherungsschutz geht und zum anderen, das war ja das, was auf dem TDPA auch besprochen wurde oder auch ein bisschen bemängelt wurde, dass es bisher nicht so ist, dass es zur Verbreitung beitragen kann, wenn irgendwo eine Veranstaltung ist und dort außerhalb da vielleicht auch gerne hingehen möchten. Aber ich bin jetzt hier im Teil Sonstiges in eigener Sache. Und zwar die eine Sache ist, ich hatte bisher die Möglichkeit, über diesen NAFO-Verteiler euch ab und an mal als Gesamtvorstand eine Nachricht zukommen zu lassen in meiner Beauftragung als LAPO-Team. Und Bernd hatte mir jetzt gesagt, ich soll den nicht mehr nutzen. Ich weiß nicht, ob das nur vorübergehend war oder ob das dauerhaft so ist. Und dann würde ich nach einer Alternative fragen wollen. Wer? Bitte. Der LAPO-Verteiler lag auf einem Server von Masch. Aus Gründen können wir den jetzt nicht mehr benutzen. Ich hatte bei der AG Technik angefragt, wir werden wahrscheinlich einen einfachen Weiterverteiler, der nichts speichert, bekommen, sodass wir einen solchen LAFO-Verteiler auf unserer Infrastruktur selber haben, demnächst. Oh, super. Ich weiß nur noch nicht, wie lange das dauert, weil, ja, aus Gründen. Ja, es ist ja auch nicht so dringend. Ich habe ja auch andere Möglichkeiten, auf mich aufmerksam zu machen. Nur das ist natürlich sehr praktisch und sehr fair, wenn man damit auch den Gesamtvorstand erreicht und nicht nur einzelne Pisat. Yep. Das andere war irgendwie schon bei der letzten Landesvorstandssitzung ist meine Ankündigungsmail irgendwie zu spät angekommen und ich glaube diesmal gar nicht. Ich weiß nicht, ob außer Ralf einer von euch da noch Admin ist auf der NRW-Info-Mailing-Liste. Ich weiß auch nicht, was da jetzt passiert ist. Okay, beim letzten Mal war sie ja noch rausgegangen, aber... Aber spät. Genau, spät, richtig. Und es ist halt ein bisschen doof, weil in der Geschäftsordnung steht, 24 Stunden vorher wird eingeladen. Okay, dann werden wir, wenn Ralf auf jeden Fall Admin ist, ich bin keiner, werden wir, ich würde sagen, Ralf direkt gleich fragen bei Telegram, wo sie hängt, ob es da hängt, ob er irgendwelche Mistakes festgestellt hat. Das wäre nett, dankeschön. Joschi-Bär? Ja, nur ein bisschen Werbung noch. Da die Kalender ja von mir weitgehend programmiert wurden, biete ich natürlich den Support an, genauso wie den Kalender, den wir immer hier im Mumble sehen. Die meisten schreiben mich immer direkt an, deswegen kriege ich das sonst keiner mit. Also wenn es Probleme gibt, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, E-Mail reicht, meistens innerhalb einer Woche, meistens sogar innerhalb eines Tages, ist die Sache dann erledigt und ich schreibe euch, was ich gemacht habe und wie das geht. Eine andere Sache, ich hatte es ja schon mal vor etwas längeren erwähnt, dass ich jetzt Bürokrat im Wiki bin, also ich habe jetzt die erweiterten Rechte, Vako hat ja jetzt auch ein Admin-Rechte gekriegt. Vako? Naja, nee, Y, ja doch, Vako war's. Es geht darum, falls bei euch irgendwelche Sachen haken, irgendwas nicht läuft. Ja, das Löschen liegt auch noch auf meiner Liste, was gemacht werden muss. Aber jetzt sind Leute da, die das machen können und auch wollen. Und ihr könnt uns dann Bescheid geben. Perfekt, ich brauche dich gleich mal. Okay, danke. Michelle, war das deine Wortmeldung? Nein. Dann mach jetzt. Ich werde erstmal den Punkt noch zu Ende machen. Ich habe einen neuen. Okay, ich danke dir für das Angebot, Joschi-Bär, und wir werden bis auf dich zurückkommen. Da war doch jetzt keine Frage, ne? Okay, dann ist jetzt Michelle dran. Gut, da der LPT ja jetzt quasi feststeht, fällt es mir zwar schweres zu sagen, aber ich bin mit meiner eigenen Performance, die ich bringe, nicht zufrieden. Ich bin nicht mehr motiviert genug, andere zu motivieren. Mein Projekt mit dem Abstimmungstool ist tot, nachdem Masch da jetzt auch raus ist. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich tue und ich werde zum nächsten Landesparteitag den Posten des ersten Vorsitzenden zur Verfügung stellen, zur Neuwahl stellen. Ich kann das Mindeste machen. Mehr geht gerade auch arbeitstechnisch nicht. Wenn sich ein anderer findet, der diesen Vorstand, diesen 1V gerne machen möchte, so soll er das tun. Ich werde bei dieser Wahl kandidieren, allerdings nicht mit irgendwelchen Ambitionen, sondern einfach nur damit, wenn tatsächlich sich niemand anders findet oder die versammelte Mitgliedschaft der Mitgliedschaft der Meinung ist, dass das, was ich im Moment tue, ausreichend in der jetzigen Situation ist, dann können Sie mich da wieder wählen. Dann mache ich weiter das, was ich im Moment mache, wenn da genauso die Meinung herrscht, dass eigentlich mehr gemacht werden müsste und sich Kandidaten finden, die dieses mehr bewältigen können. So soll ein neuer Vorsitzender diesen Landesverband bitte mehr motivieren, als ich das im Moment kann, oder andere Dinge mehr als Mindestverwaltung tun. Das sei hiermit angekündigt. Ich trete also nicht zurück jetzt, sondern werde das tun quasi auf dem Landesparteitag, sodass wir die Möglichkeit haben, einen neuen Vorsitzenden zu wählen, damit wir hier nicht in Entscheidungsbedrängnis kommen. Bernd, eine Wortmeldung, ich weiß nicht, sagt man, ja, okay, Bernd, eine Wortmeldung dazu? Ja, danke. Michel, ja, ich bedauere das sehr. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen. Ich möchte ausdrücklich auch betonen und ausdrücklich hervorheben, die Art und Weise, wie du dabei vorgehst, dass du sagst, du trittst nicht direkt zurück, um den LAFO und den LV hier nicht handlungsunfähig zurückzulassen, finde ich absolut vorbildlich. Daran dürfen sich einige andere auch mal ein Beispiel nehmen, wie man das nämlich verantwortungsbewusst gestalten kann und wie man das mit ein wenig Grips und ein wenig Überlegung gestalten kann. Das ist das, was dieser Partei über die Grenzen des LAFO, über die Grenzen vielmehr des LVs, also über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinweg, eindeutig fehlt. Und daran können sich einige Leute und einige viele Leute ein dickes Beispiel dran nehmen. So, erstmal, obwohl es reichlich früh ist, vielen Dank erstmal bis dahin. Ich denke, je nachdem, wie sich das entwickeln wird und je nachdem, wie der LPT nachher ablaufen wird, werden wir sicherlich auch nochmal über deine Amtszeit reden. Ich darf jetzt auf alle Fälle schon mal mein Bedauern ausdrücken. Das habe ich gerade schon mal gesagt. Danke aber dafür, dass du zumindest noch bis dahin weiter zur Verfügung stehst. Vielen Dank. Besser hätte es wohl niemand sagen können. Danke für die Worte, Bernd. Pirat Eiself. Ja, schließt erstmal das Thema ab. Ich habe was ganz anderes. Okay, gibt's irgendwelche Kommentare zu Michel? Ja, lass mich dazu eben noch was sagen, bitte. Gerne. Also ich werde bis zu dem Parteitag weiterhin meine Sachen machen, die ich jetzt auch mache. Wie gesagt, ich versuche mit der AG Technik, so es denn sein muss, in Kontakt zu stehen. Ich kümmere mich weiter mit um die Öffentlichkeitsarbeit, klar. Ich mache auch Sachen mit Verträgen und so weiter. Das wird alles weiterlaufen wie bisher, so dass ich tatsächlich, wenn das denn Wunsch der Mitglieder ist, den Abschluss zum Tag nach diesem Landesparteitag tatsächlich dann mache und auch eine ordentliche Übergabe mache. Ich werde nicht wegrennen, sondern ich werde einfach versuchen, das ordentlich zu Ende zu bringen. So gut es dir geht. Danke dir ganz besonders dafür. Kommentare. Ich glaube, ja, Sammy war zuerst. Ja, ich dränge mich wieder vor, wie immer. Michel, mir stockt ein bisschen im Moment die Sprache. Ich verstehe dich. Ich bin aber auch sehr traurig. Und ich finde es gut, dass du das bis auf den letzten Drücker dann auch machst. Und ich hoffe, du erholst dich gut, dass du dich um deinen Sohn genug kümmern kannst und dass du deinen Arbeitskram auf die Reihe kriegst. Aber es tut mir sehr leid und vielen Dank für alles, was du getan hast, seitdem ich dich kenne. Und fühl dich umarmt. Dazu, Pirat Eisel, wolltest du auch dazu? Nicht, dann Dannebot, glaube ich. Ja, ich muss ja noch ein bisschen trollen. Also einmal finde ich das auch richtig, wie er das jetzt macht. Oder wie du das jetzt machst, Michel. Nicht einfach hinschmeißen, sondern bis zum Ende durchhalten und rechtzeitig Bescheid sagen, damit andere sich überlegen können, ob sie vielleicht weitermachen wollen. Aber ich bin sicher, dass du auch in Zukunft schöne Satzungsänderungsanträge stellen wirst. Ich glaube, dieses Hobby, das kannst du einfach nicht bleiben lassen. Andreas? Ja, bin auch gerade etwas überrascht, aber das ist natürlich okay, das muss jeder für sich selber entscheiden. Meine Frage an Michelle, würdest du denn für einen anderen Vorstandsposten zur Verfügung stellen? Mein großes Problem im Moment ist, also ich bin ganz dran, Entschuldigung, WM. Nein, du darfst direkt dazu. Also mein großes Problem ist, dass ich im Moment super viel arbeiten muss. Wie einige wissen, habe ich meine Firma damals aufgegeben für diesen Landtag. Jetzt der Landtag schon etwas länger rum. Es gibt kein Übergangsgeld mehr. Es gibt keinen Job. Ich bin selbstständig wieder in eine leere Firma zurückgekommen sozusagen. Jetzt muss ich halt diese Firma mit Leben füllen. Und das führt einfach dazu, dass ich arbeite und keine Zeit habe für Piratenkram. Und ja, motivationstechnisch ist halt, wissen wir alle, gibt's hier und da Baustellen. Sei es aber drum, ist tatsächlich alleine, dass ich nicht die Möglichkeit sehe, die Zeit dafür zu finden, mich überhaupt mal zu einem Stammtisch zu begeben oder so, ist meiner Motivation da doch sehr abträglich und führt einfach dazu, dass ich das Gefühl habe, dass ich Dinge versprochen habe, die ich jetzt nicht einhalten kann. Dasselbe würde für andere Vorstandsämter auch gelten. Ich habe einfach im Moment nur die Zeit, diese minimale Zeit, die mir da gegeben ist, und deswegen ich habe das Gefühl, die Zeit reicht nicht. Jetzt mag jeder was anderes sagen, aber das ist meine momentane Einschätzung und die würde eben auch nicht reichen für andere Ämter, egal welches. Danke. Es sei denn natürlich, dass ich Geld dafür bekomme. Haha, lass mich nur mal kurz für bezahlte Vorstände Diskussionen von 2014 werben. Okay. Irgendwelche Wortmeldungen noch dazu? Nenn doch mal deine Gehaltsvorstellung, Michel. Das mache ich im nicht öffentlichen Teil, okay? Na gut. Okay. Dann nächstes Thema, Pirat Eiself. Da ich ja eben gesehen habe, der Roni ist ja hoffentlich noch da. Die Halle ist ja jetzt mehr oder ist klar. Wir wissen, wann wir den Parteitag haben. Die AG Event hatte mich heute angesprochen, wie denn in der Zwischenzeit die WLAN-Versorgung aussieht. Deswegen eine Frage vorab. A, macht der Roni das WLAN auf dem Landesparteitag? Weil ich würde gerne eine klare Lösung für beide Parteitage haben, weil wir ja 4 Wochen später auch den Bundesparteitag haben. Und wollte das nur im Vorfeld abklären, ob er dazu Zeit, Lust oder sonst was hätte und ob das für euch in Ordnung ist oder beziehungsweise an wen ich mich wenden muss, der bei uns die Technik auf dem LPT machen würde. Ich sehe in den Chat und sehe, dass Roni ja sagt. Beantwortet das deine Frage dann? Ja, dann wäre es gut, wenn er mit mir mal Kontakt aufnimmt, damit ich das abklären kann, weil wir haben zwar Internet dort, auch eine WLAN-Verbindung, aber das ist ja dieses interne Netz, aber er kennt sich ja ein bisschen auch im Verwaltungsding aus. Okay. Vaku. Ja, nur eine kurze Anmerkung dazu an Frank. Das sollte nicht Thema einer Landesvorstandssitzung sein. Die AG Events ist nach wie vor zuständig und du solltest dich dann über uns an die Leute wenden, die für uns Dinge tun. Dankeschön. Plus eins. War fast meine Sprache, aber an Frank kann ich die Frage stellen, also ist das Glasfaserkabel noch nicht da? Punkt. Wenn das schon anspricht. Nein, deswegen, wir müssen eine Verbindung finden, die wir zwischen dem Glasfaser und unserer Nutzung irgendwas einbauen. Ich habe aber nicht die genauen Infos, die kriege ich erst morgen, beziehungsweise am Montag. Ich habe mich mit der Schulleiterin unterhalten, die wird mir das erklären, wie das aufgebaut ist. So, dann müssen wir uns nur drüber unterhalten. Deswegen, da ich Roni nur gesehen habe, war das jetzt unter Sonstiges, damit das nicht in Anführungsstrichen irgendwo verloren geht. Deswegen, ich wollte euch nicht übergehen oder was auch immer. Okay, dann danke dafür. Andreas, hast du noch was? Oder? Ja, wenn unter Sonstiges sonst keiner mehr da ist, möchte ich nochmal Thema Lilly ansprechen. Weil das ist zwar vielleicht irgendwo ein bisschen ruhiger geworden, aber bei uns rumort's hier vor Ort noch ganz mächtig. Es gibt die Gerüchte über irgendwelche Parteiaustritte, möglicherweise sogar irgendwelche, ja, der Sebastian Alscher ist ja wohl im Bundesvorstand aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Es gibt Briefe an den Bundesvorstand, die offenbar aus Österreich nicht beantwortet worden sind. Ich wollte mal fragen, Wie steht ihr dazu? Wie nehmen wir als NRW eigentlich die Sache an? kommt da von unserem Vorstand was Öffentliches oder was machen wir da? Ich bin da ein bisschen ratlos. Ich will da gar nicht allzu viel zu sagen. Will einer meiner Vorstandskollegen was dazu sagen? Nein, dem ist offenbar nicht so. Wenn die Mitgliederzahlen eingetragen werden bei Zeiten, die stehen im Bericht der Statistik, wirst du feststellen, dass keine große Austrittswelle in NRW stattgefunden hat. Das kann ich jetzt so dazu sagen. Bernd, Wortmeldung? Ja, ich schließe mich dir an, ich schließe mich auch da dem an, was Roni da schreibt. Ich weiß nicht, ob das A jetzt hier das richtige Podium dafür ist. Es gibt wohl einen Antrag innerhalb des Bundesvorstandes, ihre eigene Geschäftsordnung zu ändern. Der ist, glaube ich, heute irgendwie auch rumgegangen. Da kann jeder mal selber drin nachlesen. Ich würde vorschlagen, wenn das Thema noch virulent sein sollte oder Gesprächsbedarf sein sollte, gegebenenfalls im Anschluss an diese Sitzung das zu machen. Ich würde das ungern auch auf der Aufzeichnung haben wollen. Oder gegebenenfalls halt in der Sprechstunde nächste Woche. Ich würde gegen Ende der Sitzung vielleicht sowieso noch da zwei Sachen zu sagen wollen. Das halte ich für angebrachter, als sich hier jetzt äußern zu müssen. Und ich kann dir sagen, nein, der LAFO hat nichts vorbereitet. Der LAFO hat weder eine Resolution noch eine Erklärung noch sonst irgendwas vorbereitet, hat sich auch nicht abgestimmt in diesem Fall. Ich halte das nicht für zielführend, dass wir jetzt hier irgendwelche Einlassungen diesbezüglich abgeben. Okay, dann genau. Sammy? Ja, dann machen wir das nachher. Ich finde es aber wichtig. Es hat auch noch einen anderen Grund, weil ich nämlich auch fragen müsste im ganzen Zusammenhang mit dem BUFO, von dem gekommen ist mehrfach die Antwort, ja, wir haben ja kein Geld. Und immer der Verweis ist auf sämtliche Landesverbände, was die denn für den EU-Wahlkampf spenden. Das müssen wir alles noch besprechen. Okay, ich würde gerne diese Vorstandssitzung dann erst zu Ende bringen. Eiself, noch irgendwie was? Nee, mach kurz zu Ende und dann. Okay, da es keine Punkte mehr für Sonstiges gibt, mache ich auf den nächsten Termin aufmerksam der Landesvorstandssitzung am 27.09. um 20.30 Uhr am selben Ort und Stelle. Ich bedanke mich für meine Vorstandskollegen, besonders bei Isan und Vako fürs Vorbereiten und Protokollieren und Stahlrabe. Bedanke mich bei den Zuhörern und wünsche euch einen schönen Abend. Ich schließe die Sitzung um 21.38 Uhr. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.